Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Seien Sie dabei, wenn die Zukunft politischer Kampagnen gemacht wird. So lautete der Aufruf für das heutige Political Campaign Festival in Berlin. Und Jeanette Gusko war dabei als eine der Rednerinnen. Sie kennt sich aus mit politischen Kampagnen im Netz und leitet das GoFundMe-Büro für Deutschland, Österreich und die Schweiz. GoFundMe ist ein US-Startup und die weltweit größte gesellschaftliche Online-Fundraising-Plattform. Guten Abend, Frau Gusko. Ja, guten Abend. Warum wollten Sie denn bei diesem Festival unbedingt dabei sein? Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich finde es immer sehr spannend, sich neue Trends anzuhören und einfach mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland als eben auch aus Deutschland in Kontakt zu kommen. Wir haben beispielsweise heute gehört von Kampagnen aus Argentinien, aus Rumänien oder eben aus den USA. Das finde ich immer ganz wertvoll und vor allen Dingen auch, um zu hören, was verbindet denn Kampagnen mit Fundraising, mit Kommunikation, was sind Ähnlichkeiten und welche Learnings kann man von dem einen Bereich auch in die anderen übertragen. Sie haben jetzt Allgemeinkampagnen angesprochen, aber wir reden im Wesentlichen auch über politische Kampagnen im Netz. Was sind denn aus Ihrer Sicht die klaren Vorteile von politischen Kampagnen im Netz zum Gegensatz früheren Kampagnen, die analog verliefen sozusagen? Also wenn wir uns anschauen, wie politische Kampagnen in den letzten 10 Jahren sich im Netz entwickelt haben, dann ist es ganz klar, dass ich als politische Organisation oder auch als Partei einfach die Möglichkeit habe, bei limitierten Ressourcen, wir haben ja nie genug Geld, wir haben nie genug Zeit, wir haben nie genug Leute, um 1:1 mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und das können wir eben über das Internet sehr, sehr gut. Wir können gleichermaßen Menschen ermöglichen, sich für unsere Ziele einzusetzen. Also ich kann Freiwillige viel besser organisieren. Ich kann meine Botschaft auch über ganz verschiedene Kanäle ganz zielgerichtet und ganz maßgeschneidert an unterschiedliche Leute senden. Und das ist ja auch wichtig, ich kann quasi diesen Straßenkampf, diese Idee davon, dass ich für meine Werte oder für meine Idee davon, wie Zukunft aussehen soll, diesen Straßenkampf kann ich eben ins Internet verlagern. Man erreicht sehr viele Leute durch das Netz. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, verpufft sehr viel im Netz. Wo liegen da die Herausforderungen? Die Herausforderungen sind vor allem, dass meine Botschaft klar ist, also dass ich unterscheidbar bin von anderen. Menschen wollen schnell verstehen, was unterscheidet diese Person, was unterscheidet dieses Programm von einem anderen, um sich eben eine Meinung bilden zu können. Gleichzeitig muss ich auch wissen, wie ist der Zeitgeist, also welcherlei Bilder muss ich zum Beispiel benutzen. Was für eine Sprache. Jugendliche oder Erstwähler in dem Fall sprechen eben ganz anders als Menschen, die seit Jahrzehnten zur Wahlurne gehen, als Menschen, die vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gewählt haben und das jetzt tun wollen. Also immer gut zu wissen und wirklich in die Perspektive reingehen von denjenigen, die ich erreichen möchte. Viel auch wieder verlernen ist, glaube ich, etwas. Ganz viel Wissen hat eine kurze Halbwertszeit. Also viele der Best Practices, die wir gestern haben, sind heute eben keine Best Practice mehr und etwas, was wir nicht mehr verfolgen sollten. Können Sie da mal ein konkretes Beispiel geben, wie man zum Beispiel eine digitale Strategie an einem bestimmten Thema erfolgreich entwickelt? Also ein Thema und wie gehe ich dann vor? Und das jetzt am möglichst in einer halben Minute. Also wir sehen das zum Beispiel bei dem Thema Menschen mit Behinderung als Beispiel, war ja auch ein großes Thema um den Bundestagswahlkampf letztes Jahr herum, weil eben die UN-Initiative für Menschen mit Behinderung umgesetzt werden sollte. Menschen mit Behinderung sind auf die Straße gegangen, haben eine digitale Kampagne erstellt, haben Unterschriften gesammelt, haben sehr viele Medieninterviews gegeben, haben jetzt diesen Hashtag weiterentwickelt, der heißt jetzt versprochen gebrochen, um eben über ganz viele Kanäle Menschen zu erreichen, die sich verbündet mit ihnen zeigen, mit ihnen als Minderheit, um so eben auch politisch Druck auszuüben. Das passiert hinter den Kulissen als Lobbying und eben auch ganz digital und sichtbar im Netz. Kann man denn sagen, dass politische Kampagnen im Netz auch immer nach einem gewissen Muster funktionieren? Politische Kampagnen im Netz sind sicherlich, da gibt es sicherlich sogenannte Playbooks, also dass man sich eben überlegt, was ist so eine Best Practice, was funktioniert eigentlich gut. Es ist immer wichtig zu überlegen, was ist meine Botschaft und wie kann ich sie auch zugespitzt formulieren. In Zeiten von Instagram beispielsweise muss ich als Politiker, als Politikerin eine Rede so formulieren, dass ganz klar Tonschnipsel übrig bleiben, die eben auch weiterentwickelt werden kann, dass ich Möglichkeiten gebe, dass meine Unterstützer selbst etwas draus machen, also remixen, etwas hinzufügen. Das sind so, ja, so Playbooks, mit denen ich arbeite, aber erfolgreiche Kampagnen machen sicherlich immer auch noch etwas Neues. Ein Trend, den wir sehen, ist, dass Politikerinnen und Politiker immer stärker den Hintergrund, also die Geschichte hinter der Geschichte sichtbar machen. Ich erkenne also plötzlich, okay, die Arbeit im Wahlkampf, die ist ganz schön schwierig. Katja Schulze hat das beispielsweise gemacht für die Grünen in Bayern. Wir sehen das auch aus den USA mit Alexandria Ocasio-Cortez und eben anderen. Man sieht sozusagen die Schweißtropfen, die dabei fließen. Ja, genau, das ist den Maschinenraum. Und was tut man gegen Negativkampagnen? Stichwort US-Wahl beispielsweise? Die Debatte wird geführt, seit Monaten, seit Jahren mittlerweile, das stimmt. Was können wir tun? Ein Punkt ist immer, Antworten zu haben. Also es darf keine Fragen geben, auf die wir keine Antworten haben dürfen, einfach weil wir sonst sehr stark sehen, dass populistische Parteien dort reingehen und dies zu ihrem Steckenpferd machen. Positiv bei der eigenen Botschaft bleiben, also wirklich die Anhängerinnen und Anhänger im Kopf zu haben und nicht diejenigen, die dagegen schießen, vielleicht auch wirklich destruktiv schießen. Und dann eben wirklich, ja, zu sagen, beispielsweise über eine GoFundMe-Kampagne, ich stelle mich dagegen auf, ich starte jetzt etwas, ich möchte diese Geschichte auch als Bürgerinnen und Bürger mitbegleiten, mitverändern, meinen Beitrag da haben. Das kommt immer darauf an. Das Wichtigste ist eigentlich immer anzufangen und sich einen Teil auszusuchen, mit dem ich was verändern kann, eben beispielsweise für Menschen mit Behinderung, oder eben mit einer Instagram-Story. Sagt Jeanette Gusko über politische Kampagnen im Netz. Ich danke Ihnen. Dankeschön.